Wenn die Familien allein leben, voneinander getrennt, könnten sie da für alle leiblichen und sittlichen Bedürfnisse sorgen. Wenn die Familien allein leben, voneinander getrennt, könnten sie nicht für ihre eigenen Bedürfnisse sorgen. Es ist daher notwendig, dass sie in einer bürgerlichen Gesellschaft vereinigt sind, damit sie einander zur Vervollkommnung und zum gemeinsamen Glück unterstützen. Gemeinsames Glück hier immer, das Gemeinwohl, wie man normalerweise sagt auf Deutsch. Ja, Familie in sich selber, obwohl sie von Gott geschaffen ist, eine unvollkommene Gesellschaft. Und die größere bürgerliche Gesellschaft ist eben die vollständige, vollkommene materielle, irdische Gesellschaft, natürliche Gesellschaft. Die übernatürliche Gesellschaft ist die Kirche.